Sekunden wirst du nicht mehr verstehen, was ich hier wiedergebe. Aber nein, es liegt nicht nur an der Qualität, sondern auch an deiner imaginären Fakultät. Denn daran, dass die Welt, in der wir leben, verseucht ist mit scheißiger Mensch braucht, die kein Mensch braucht. Doch Sachen, die jeder Mensch kauft, angeheizt von Medien, Politiker, sind wir aufgefordert, nicht weiter zu denken. Was wir doch mal konnten, stattdessen bewachen sie unsere Konten. Was wir finden würden, wenn wir nur einmal unser Verstand einsetzen würden. Doch stattdessen sind wir alle gleich. Nein, wir sind nicht einzigartig, du bist es nicht. Du bist einer von vielen, die jeden Tag drei konsumieren. RTL2, Hartz-IV-TV sind bei Scheiße, die kein Mensch braucht. Komm auf dein Gehirn mit diesem Scheiß zu verkrüppeln und denk mal nach, was das für eine Welt ist, in der wir leben. Es ist ein systematisch verdummer Nachbar kognitiver Fähigkeit. Und wir sehen nicht, dass sie uns in einem Käfig halten. Komm auf dein Gehirn mit diesem Scheiß zu verkrüppeln und denk mal nach, was das für eine Welt ist, in der wir leben. Es ist ein systematisch verdummer Nachbar kognitiver Fähigkeit. Und wir sehen nicht, dass sie uns in einem Käfig halten. Ich bin 18 Jahre alt und denke, Scheiß, na ja, so bin ich halt. Aber das konnte ich dir auch gleich sagen. Ich war schon immer anders. Red nicht über Fußball und über Autos. Ich bin vielleicht oft leise, aber noch lange nicht lauter. So mein Rap ist scheiße. Dieser Track hier ist zum Erbrechen, kann schon sein. Aber meine Texte werden nicht die Köpfe verbessern. Es tut mir leid, ich hab keine Lust mehr, ständig im Takt zu bleiben. Und es ist mir egal, ob sich meine Texte reimen. Und nur weil ich rappe, stelle mich alle in dieselbe Ecke. Zu den Rappern, Hip-Hopern, aber nein. Das könnt ihr vergessen, ich fabriziere Sprechgesang, um meine Gedankengefühle zu verarbeiten, weil ich nicht singen, keine Not lese, nur kein Instrument spielen kann. Deshalb bleiben mir nur die Wörter, das wurden mir drei Buchstaben. Unglaublich, das sagt heute, nein, schon seit über 5 Jahren meine Musik, meine Videos. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe und auf das, was ich einmal erreichen werde.